Hi. Hi, Bro. Yo, alles klar bei dir? Klar, Digga. Hab am Wochenende was Geiles vor. Was denn? Autofahren, ja. Lol, ich auch. Meine Eltern schleppen mich mit auf Omas 60. Digga, doch nicht so. Selbst am Steuer sitzen. Ist klar. Ne, echt jetzt? Wer macht denn sowas? Der Blinden- und Sehbehindertenverein NRW. Da sind doch nur alte Leute drin. Ne, es gibt auch eine Jugendgruppe. Da sind alle so zwischen 14 und 35. Und mit denen gehst du Autofahren? Ja, yeah, aber die machen auch andere coole Sachen. Echt? Was denn? Lust auf jede Menge Spaß, Informationen und Erfahrungsaustausch? Dann bist du bei der Fachgruppe Jugend des BSV NRW genau richtig. Fast jeden Monat treffen wir uns zu Ausflügen. Wir gehen in Freizeitparks oder Musicals, besuchen Fußballstadien, Fernseh- oder Radiosender. Machen eine Schlauchboot-Tour, auch mal mit Wildwasser-Rafting. Fahren Auto, gehen Eislaufen, besuchen Spaßbäder, lassen fette Partys steigen und noch vieles, vieles mehr. Neben den Spaßangeboten kannst du bei uns aber auch viel Nützliches lernen. Zum Beispiel bei einem Selbstverteidigungskurs, einem Erste-Hilfe-Kurs, oder beim Ausprobieren von inklusiven Sportangeboten. Als Highlight fahren wir einmal im Jahr ein Wochenende lang weg. Also Hamburg ist insofern nicht nur eine Stadt der grauen Leute, sondern eine Stadt der Treverer waren die Ureinwohner. Für mehr Informationen und Termine siehe http://bsvnrw.org/fachgruppen/fachgruppe-jugend.html. Das klingt ja mega geil. Komm doch mit, Alter. Ja, ich bin doch nicht Mitglied. Ja, kein Problem. Komm mit und schau dir das einfach mal 2-3 Mal an, das geht. Cool, ich bin dabei.